Erst als Mose die Wohnung und alle ihre Geräte sowie den Altar und seine Geräte fertig aufgestellt und geweiht hatte, zweiter brachten die Fürsten Israels, die Oberhäupter der einzelnen Stämme, ihre Opfer dar. Dritter sie brachten Jahwe 6 überdachte Wagen und 12 Rinder als Gabe, zwei Fürsten teilten sich einen Wagen und jeder Fürst gab ein Rind. Diese brachten sie vor die Wohnung. Vierter da sprach Jahwe zu Mose, fünfter nimm diese Gaben von ihnen an, damit sie für die Aufgaben im Offenbarungszelt genutzt werden können. Du sollst sie den Leviten geben, je nachdem, was ihr Dienst erfordert. Sechster Mose nahm die Wagen und Rinder und übergab sie den Leviten. Siebter zwei Wagen und vier Rinder gab er den Söhnen Gersens, entsprechend ihren Aufgaben. Achter vier Wagen und acht Rinder gab er den Söhnen Meraris, weil ihr Dienst dies unter der Leitung von Itamar, dem Sohn des Priesters Aaron, erforderte. Neunter den Söhnen Kahats gab er jedoch nichts, denn sie mussten die heiligen Gegenstände auf ihren Schultern tragen. Zehnter die Fürsten brachten ihre Gaben zur Einweihung des Altars an dem Tag, an dem er gesalbt wurde, und legten ihre Opfergaben vor den Altar. Elfter da sprach Jahwe zu Mose, lass jeden Tag einen der Fürsten seine Opfergabe zur Einweihung des Altars darbringen. 12. Am ersten Tag brachte Naason, der Sohn Aminadabs vom Stamm Juda, seine Opfergabe dar. 13. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 14. Dazu gab er eine goldene Schale mit Räucherwerk. 15. Für das Brandopfer brachte er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 16. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 17. Und für das Heilsopfer brachte er zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Naason, dem Sohn Aminadabs. 18. Am zweiten Tag opferte Netanil, der Sohn Zuas, der Fürst von Issachar. 19. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 20. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 21. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 22. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 23. Und für das Heilsopfer brachte er zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Netanil, dem Sohn Zuas. 24. Am dritten Tag opferte Eliab, der Sohn Helons, der Fürst der Söhne Sebulons. 25. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 26. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 27. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 28. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 29. Und für das Heilsopfer brachte er zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Eliab, dem Sohn Helons. 30. Am vierten Tag opferte Elizur, der Sohn Sedeurs, der Fürst der Söhne Rubens. 31. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 32. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 33. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 34. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 35. Und für das Heilsopfer brachte er zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Elizur, dem Sohn Sedeurs. 36. Am fünften Tag opferte Selumiel, der Sohn Zurisadais, der Fürst der Söhne Simeons. 37. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 38. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 39. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 40. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 41. Und für das Heilsopfer brachte er zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Selumiel, dem Sohn Zurisadais. 42. Am sechsten Tag opferte Eliasaph, der Sohn Digüls, der Fürst der Söhne Gads. 43. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 44. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 45. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 46. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 47. Und für das Heilsopfer brachte er 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Eliasaph, dem Sohn Deguls. 48. Am 7. Tag opferte Elisama, der Sohn Ammihuds, der Fürst der Söhne Ephraims. 49. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 50. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 51. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 52. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 53. Und für das Heilsopfer brachte er 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Elisama, dem Sohn Ammihuds. 54. Am 8. Tag opferte Gamliel, der Sohn Pedazurs, der Fürst der Söhne Manasses. 55. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 56. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 57. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 58. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 59. Und für das Heilsopfer brachte er 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Gamliel, dem Sohn Pedazurs. 60. Am 9. Tag opferte Abidan, der Sohn Gideonis, der Fürst der Söhne Benjamins. 61. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 62. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 63. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 64. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 65. Und für das Heilsopfer brachte er 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Abidan, dem Sohn Gideonis. 66. Am 10. Tag opferte Ahisa, der Sohn Amisadais, der Fürst der Söhne Dans. 67. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 68. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 69. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 70. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 71. Und für das Heilsopfer brachte er 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Ahisa, dem Sohn Amisadais. 72. Am 11. Tag opferte Pagiel, der Sohn Ochrans, der Fürst der Söhne Assas. 73. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 74. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 75. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 76. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 77. Und für das Heilsopfer brachte er 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Pagiel, dem Sohn Ochrans. 78. Am 12. Tag opferte Ahira, der Sohn Enans, der Fürst der Söhne Naphtalis. 79. Seine Opfergabe umfasste eine große silberne Schüssel und ein kleineres silbernes Becken, beide gefüllt mit Feinmehl und Öl für ein Speisopfer. 80. Er brachte auch eine goldene Schale mit Räucherwerk. 81. Für das Brandopfer gab er einen jungen Stier, einen Widder und ein einjähriges Lamm. 82. Für das Sündopfer opferte er einen Ziegenbock. 83. Und für das Heilsopfer brachte er 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Dies war die Gabe von Ahira, dem Sohn Enans. 84. Dies war die gesamte Spende der Fürsten Israels zur Einweihung des Altars an dem Tag, an dem er gesalbt wurde, 12 silberne Schüsseln, 12 silberne Becken und 12 goldene Schalen. 85. Jede silberne Schüssel wog 130 Sekel und jedes silberne Becken 70 Sekel, das gesamte Silber der Gefäße betrug somit 2400 Sekel nach heiligem Gewicht. 86. Es gab 12 goldene Schalen, gefüllt mit Räucherwerk, wobei jede Schale 10 Sekel nach heiligem Gewicht wog, das gesamte Gold der Schalen betrug somit 120 Sekel. 87. Die gesamten Tiere für das Brandopfer waren 12 Stiere, 12 Widder und 12 einjährige Lämmer, zusammen mit dem dazugehörigen Speisopfer, sowie 12 Ziegenböcke für das Sündopfer. 88. Für das Heilsopfer gab es insgesamt 24 Stiere, 60 Widder, 60 Böcke und 60 einjährige Lämmer. Dies war die Spende zur Einweihung des Altars, nachdem er gesalbt worden war. 89. Wenn Mose in das Offenbarungszelt ging, um mit Jahwe zu sprechen, hörte er die Stimme von der Deckplatte der Bundeslade zwischen den beiden Cheruben zu sich reden, so sprach er mit ihm.